Nein, Mrs. Warren, ich kann weder einen stichhaltigen Grund für Ihre Besorgnis sehen, noch sehe ich einen Anlass, weshalb ich mich, dessen Zeit gewissermaßen kostbar ist, in diese Angelegenheit einmischen sollte. Ich bin wirklich mit anderen Dingen beschäftigt. Letztes Jahr bearbeiteten Sie für einen meiner Mieter eine Angelegenheit, für Mr. Fairdale Hobbs. Ach ja, ein leichter Fall. Aber er hört nie auf, darüber zu sprechen, über Ihre Freundlichkeit, Sir. Und die Art und Weise, wie sie Licht in das Dunkel brachten. Aber. Als ich dann selbst voller Zweifel und Unsicherheit war, erinnerte ich mich an seine Worte. Ich weiß, Sie könnten helfen, wenn Sie nur wollten. Holmes, Sie sollten Mrs. Warren weiter anhören. Wenn ich bemerken darf, scheint Mrs. Warren nicht nur ihre Zeit mit einer lapidaren Mieterstory in Anspruch nehmen zu wollen. Gut, gut, Mrs. Warren, wir sind ganz Ohr. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich eine Pfeife rauche. Die Streichhölzer, bitte. Bitte, hier, Sir. Danke, Watson. Sie sind also beunruhigt, wenn ich richtig verstanden habe, weil Ihr neuer Mieter sein Zimmer nicht verlässt und sie nicht zu Gesicht bekommt. Ganz recht, Mr. Holmes. Nun, meine Güte, Mrs. Warren, wenn ich Ihr Mieter wäre, würden Sie mich oft wochenlang nicht zu Gesicht bekommen. Das mag schon sein, Sir, aber das hier ist etwas anderes. Es ängstigt mich, Mr. Holmes. Ich kann vor Furcht nicht schlafen. Dauernd seinen leichten Schritt zu hören, vom frühen Morgen bis spät in die Nacht, ohne ihn auch nur flüchtig zu sehen. Das ist mehr, als ich ertragen kann. Mein Mann ist deshalb schon genauso nervös wie ich, aber er arbeitet den ganzen Tag über, während ich keine Ruhe davor finden kann. Wovor versteckt er sich? Was hat er angestellt? Mit Ausnahme des Mädchens bin ich mit ihm ganz allein im Haus. Das ist mehr, als meine Nerven aushalten können. Wenn ich die Sache übernehme, muss ich alle Einzelheiten wissen. Der kleinste Hinweis kann von größter Bedeutung sein. Sie sagen, der Mann kam vor gut 10 Tagen und bezahlte für 14 Tage im Voraus Kost und Logis. Er fragte mich nach dem Preis, Sir, und ich sagte 50 Schilling die Woche. Es ist ein kleines Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Alles möbliert, im oberen Stockwerk. Ja und? Er sagte, ich zahle Ihnen 5 Pfund die Woche. Ich zahle Ihnen 5 Pfund die Woche, wenn ich es zu meinen Bedingungen haben kann. Ich bin eine arme Frau, Sir. Mein Mann verdient nicht viel. Und das war viel Geld für mich. Er zog eine 10-Pfund-Note aus seiner Tasche und wedelte damit vor meinen Augen hin und her. Das können Sie alle 14 Tage. Das können Sie alle 14 Tage bekommen, wenn Sie sich an meine Bedingungen halten. Wenn nicht, will ich nichts mehr mit Ihnen zu tun haben. Was für Bedingungen waren das? Nun, Sir, es ging darum, dass er den Hausschlüssel haben wollte. Ja. Aber. Das war ja auch in Ordnung. Die Mieter bekommen ihn oft. Und dann wollte er völlig alleingelassen und egal mit welcher Entschuldigung nicht gestört werden. Aber das ist nichts Ungewöhnliches, Mrs. Warren. Oder Holmes? Dagegen spricht nichts, Sir. Aber was jetzt kommt, ist gegen alle Vernunft. Er ist jetzt seit 10 Tagen bei uns. Und weder mein Mann noch ich oder das Mädchen haben ihn auch nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Wir können ihn auf- und abschreiten hören. Auf und ab. Nachts, morgens und mittags. Außer in der ersten Nacht hat er nie wieder das Haus verlassen. Also in der ersten Nacht ist er wirklich ausgegangen? Ja, Sir. Und er kam sehr spät zurück, als wir alle schon im Bett waren. Nachdem er das Zimmer gemietet hatte, sagte er zu mir, dass er was vorhätte und bat mich, die Tür nicht zu verriegeln. Ich hörte ihn nach Mitternacht die Treppe hochgehen. Ja, aber seine Mahlzeiten, Mrs. Warren. Ach ja, es war seine besondere Anweisung, dass wir, wenn er klingelte, das Tablett mit dem Essen draußen vor seiner Tür auf einen Stuhl stellen sollten. Und wenn er fertig ist, klingelt er und wir nehmen es dann vom selben Stuhl wieder fort. Hat er noch einen Wunsch, schreibt er ihn in Druckbuchstaben auf ein Stück Papier und legt es auf das Tablett. In Druckbuchstaben? Ja, Sir, in Druckbuchstaben, mit dem Bleistift geschrieben. Nur das Wort, nichts weiter. Hier habe ich Ihnen einen Zettel mitgebracht. Seife. Hier noch ein Streichholz. Diesen hier hat er am ersten Morgen hinterlegt. Daily Telegraph. Darf ich mal sehen? Ich bringe ihm diese Zeitung jeden Morgen mit seinem Frühstück. Du meine Güte, Watson, das ist in der Tat merkwürdig. Ja. Zurückgezogenheit kann ich ja verstehen, aber warum Druckbuchstaben? Ja. So zu schreiben ist mühselig. Warum nicht in normaler Handschrift? Worauf deutet das, Watson? Dass er seine Handschrift verheimlichen will, Holmes. Aber weshalb, Watson? Was kann es ihm ausmachen, wenn seine Wirtin ein Wort in seine Handschrift erhält? Ja, trotzdem, es kann schon so sein, wie Sie sagen. Wiederum, weshalb diese lakonischen Botschaften? Das weiß ich auch nicht, Holmes. Ein erfreulich weites Feld für intelligente Spekulationen. Die Wörter sind mit einem dicken Tintenstift einer nicht ungewöhnlichen Marke geschrieben worden. Man kann feststellen, dass das Papier hier an dieser Seite abgerissen worden ist, nachdem das Wort geschrieben wurde, sodass das S von Seife teilweise mit abgerissen wurde. Ja, vielsagend, Watson, nicht wahr? Ja, aus Vorsicht, Holmes. Genau, Watson. Kombiniere... Offensichtlich gab es ein Zeichen, einen Daumenabdruck, etwas, was einen Hinweis auf die Identität einer Person liefern könnte. Nun, Mrs. Warren, wie Sie sagen, der Mann war mittelgroß, dunkel und bärtig. Wie alt könnte er sein? Jung, Sir. Nicht über 30. Und Sie können keine weiteren Angaben machen? Er sprach ein gutes Englisch, Sir. Und doch halte ich ihn, seines Akzentes wegen, für einen Ausländer. War er gut gekleidet, Mrs. Warren? Sehr elegant angezogen, Sir. Ganz Gentleman. Dunkle Kleidung, nichts Auffälliges. Er nannte keinen Namen? Nein, Sir. Und er hat bisher keine Besuche oder Briefe erhalten? Nichts. Aber bestimmt betreten Sie oder das Mädchen sein Zimmer zum Saubermachen. Nein, Sir. Er kümmert sich um alles selbst. Das ist wirklich bemerkenswert. Finden Sie nicht auch, Watson? Ja. Er kümmert sich um alles selbst, auch um das Saubermachen des Zimmers. Ja. Bemerkenswert, wirklich bemerkenswert. In der Tat, Sir, das Säubern eines Zimmers ist... Und was ist mit seinem Gepäck? Er hatte nur eine große braune Tasche bei sich, sonst nichts. Tja, es scheint so, als ob wir nicht sehr viel Material haben, das uns weiterhelfen kann. Und aus dem Zimmer ist nichts nach draußen gebracht worden. Ja, das lag heute Morgen auf seinem Tablett. Ich habe es mitgebracht, weil ich hörte, dass Sie aus solchen Kleinigkeiten wichtige Dinge ablesen können. Darf ich mal sehen? Bitte, hier. Ja, da gibt es nicht viel zu erkennen. Die Streichhölzer sind natürlich zum Anzünden von Zigaretten benutzt worden. Das zeigt die Kürze der abgebrannten Enden ganz deutlich, Watson. Mhm. Das halbe Streichholz wurde zum Anstecken einer Pfeife oder einer Zigarre benutzt. Aber was ist das? Dieser Zigarettenstummel ist wirklich bemerkenswert. Der Gentleman trug Voll- und Schnurrbart, sagten Sie? Ja, Sir. Das verstehe ich nicht. Ich würde sagen, nur ein glatt rasierter Mann kann diese Zigarette geraucht haben. Ja, Watson, selbst Ihr bescheidenes Wärtchen wäre angesenkt worden. Eine Zigarettenspitze, würde ich meinen, Holmes. Nein, das Ende ist angefeuchtet. Es könnten nicht zwei Leute in dieser Wohnung gewesen sein, Mrs. Warren? Nein, Sir. Er isst so wenig, dass ich mich oft wundere, wie man dabei am Leben bleiben kann. Tja, also, ich glaube, wir müssen auf ein wenig mehr Material warten, Watson. Ja, Holmes. Schließlich können Sie sich über nichts beklagen. Sie haben Ihre Miete bekommen und er stört nicht. Und wenn er es vorzieht, versteckt zu bleiben, geht es Sie nicht direkt etwas an. Wir haben keinen Anlass, uns in sein Privatleben einzumischen. Es sei denn, wir hätten einen Anhaltspunkt, dass es dafür einen verbrecherischen Grund gibt. Mhm. Also, ich habe den Fall übernommen und ich werde ihn nicht aus den Augen verlieren. Benachrichtigen Sie mich, wenn sich etwas Neues ereignet, und verlassen Sie sich auf meine Hilfe, wenn sie gebraucht werden sollte, Mrs. Warren. Oh, ich danke Ihnen, Mr. Holmes. Und Ihnen, Mr. Watson, dass Sie ein gutes Wort für mich eingelegt haben. Bitte. Ich will Sie nicht weiter stören. Ich danke Ihnen. Es gibt wirklich ein paar interessante Aspekte in diesem Fall, Watson. Natürlich ist es möglich, dass sie unbedeutend sind. individuelle Überspanntheit. Oder aber die Sache ist ernster, als sie auf den ersten Blick erscheint. Das Erste, was auffällt, ist doch offenbar die Möglichkeit, dass jene Person, die sich jetzt in den Zimmern aufhält, eine ganz andere sein kann, als jene, die sie mietete. Warum glauben Sie das? Nun, abgesehen von diesem Zigarettenstummel, ist es nicht auffällig, dass der Mieter nur ein einziges Mal das Haus verließ, und zwar unmittelbar, nachdem er die Zimmer gemietet hatte. Mhm. Er kam zurück, oder jemand kam zurück, als keine Zeugen dabei waren. Es gibt keinen Beweis, dass die Person, die das Haus wieder betrat, dieselbe war, die es verlassen hatte. Aha. Weiter. Der Mann, der die Zimmer mietete, sprach gut Englisch. Ich zahle Ihnen 5 Pfund die Woche, wenn ich es zu meinen Bedingungen haben kann. Diese andere Person schreibt Streichholz, wo es doch Streichhölzer heißen müsste. Ich könnte mir vorstellen, dass man das Wort in einem Wörterbuch gesucht hat, wo immer nur die Singularform angegeben wird, nicht aber der Plural. Der Grund für den lakonischen Stil mag der sein, dass man mangelnde englische Sprachkenntnisse verheimlichen möchte. Tja, Watson, es spricht einiges dafür, dass ein Austausch der Mieter vorgenommen wurde. Ja, aber zu welchem Zweck? Das ist unser Problem. Aber es gibt da einen ziemlich eindeutigen Anhaltspunkt. Wenn Sie mich diesmal belächeln, weil ich fast jede Zeitungsannonce aufhebe und archiviere, will ich doch hoffen, dass uns meine von Ihnen oft belächelte Schnipselsammlung weiterhelfen kann. In der Tat, was für eine Lumpensammlung von einzigartigen Ereignissen. Aber bestimmt das wertvollste Jagdrevier, das es je für einen Studenten des Ungewöhnlichen gegeben hat. Unsere Person ist brieflich nicht erreichbar, ohne die völlige Geheimhaltung zu brechen. Wie soll sie irgendeine Nachricht oder Botschaft von draußen erreichen? Offensichtlich durch eine Anzeige in einer Zeitung. Ein anderer Weg scheint nicht möglich. Und glücklicherweise brauchen wir uns nur mit einer Zeitung zu befassen. Hier haben wir die Ausschnitte aus dem Daily Telegraph der letzten 14 Tage. Ja. Dame mit einem schwarzen Pelzkollier im Princeton Eislaufclub. Ach, das können wir übergehen. Ja. Bestimmt wird Jimmy seiner Mutter nicht das Herz brechen. Es scheint auch unwichtig zu sein. Wenn die Dame im Bus nach Brixton ohnmächtig wurde... Die Dame interessiert mich nicht. Jeden Tag sehnt sich mein Herz nach Plattheiten, Watson, Plattheiten, abgeschmackte Plattheiten. Aha, hier, das klingt schon etwas wahrscheinlicher. Hab Geduld, werde ein sicheres Verständigungsmittel finden. Inzwischen weiter diese Anzeige. Geh. Das war 2 Tage nach der Ankunft von Mrs. Warrens Mieter. Das klingt doch plausibel, Watson, oder? Kombiniere. Die mysteriöse Person könnte Englisch verstehen, auch wenn sie es nur schlecht schreiben kann. Ja, wir wollen sehen, ob wir die Spur wiederfinden. Ja, hier haben wir es. 3 Tage später. Treffe Vorsorge, Geduld und Zuversicht. Die Wolken werden vorüberziehen. Geh. Danach eine Woche lang nichts. Dann folgt etwas Genaueres. Hier. Der Weg lichtet sich. Wenn ich Gelegenheit habe, schicke ich Botschaft. Erinnere dich an abgesprochenen Code. 1 ist A, 2 ist B. Das ist einleuchtend. Und so weiter. Du wirst bald von mir hören. Geh. Das war die Zeitung von gestern, Holmes. Ja, und in der heutigen steht nichts drin. Das passt doch alles recht gut auf Mrs. Warrens Mieter. Wenn wir ein bisschen warten, Watson, zweifle ich nicht daran, dass die Angelegenheit noch verständlicher wird. Ach ja, heute Schluss. Warten wir die Morgenzeitung ab. Vielleicht finden wir eine neue Botschaft und können Mrs. Warren beruhigen. Ich schlage vor, wir sollten zu Silver und Smith fahren, den ganzen Abend mit einem guten Essen beenden. Ja, dem möchte ich beipflichten, Holmes. An die Arbeit, Watson. Hier, sehen Sie. Wie ist es mit dieser Annonce, Watson? Hohes rotes Haus mit weißen Steinblenden. Dritter Stock. Zweites Fenster links. Nach der Dämmerung. Geh. Ja, das ist eindeutig genug. Ich glaube, nach dem Frühstück müssen wir Mrs. Warrens Nachbarschaft ein wenig rekognoszieren. Das ist ein Fall für die Polizei! Das ist ein Fall für die Polizei! Das ist ein Fall für die Polizei! Ah, Mrs. Warren, welche Neuigkeiten bringen Sie uns heute Morgen? Das ist ein Fall für die Polizei, Mr. Holmes. Ich ertrage das nicht länger. Er soll seine Sachen packen und verschwinden. Ich wäre direkt zu ihm hochgegangen und hätte ihm das gesagt. Nur dachte ich, es wäre fairer Ihnen gegenüber, wenn ich erst Sie nach Ihrer Meinung frage. Aber ich bin am Ende meiner Geduld. Wenn es schon so weit kommt, dass mein Mann zusammengeschlagen wird. Mr. Warren zusammengeschlagen? Jedenfalls wurde er grob behandelt. Und wer hat ihn grob behandelt, Mrs. Warren? Das möchten wir ja gerne wissen. Es war heute Morgen, Sir. Mein Mann ist Zeitnehmer bei Morton und Waylight in der Tottenham Court Road. Er muss vor 7 aus dem Haus sein. Nun, heute Morgen war er keine 10 Schritt gegangen, als 2 Männer hinter ihm herkamen, ihm einen Mantel über den Kopf warfen und ihn so eingewickelt in eine Droschke zerrten, die neben der Bordsteinkante hielt. Sie fuhren eine Stunde mit ihm herum. Dann öffneten sie die Tür und warfen ihn hinaus. Er lag auf dem Fahrdamm und war so durcheinander im Kopf, dass er nicht einmal sah, was aus der Droschke wurde. Als er zu sich gekommen war, stellte er fest, dass er in Hampstead Heath war. Also nahm er den Bus nach Hause. Und dort liegt er jetzt auf dem Sofa, während ich direkt zu Ihnen gelaufen bin, um Ihnen mitzuteilen, was passiert ist. Interessant, höchst interessant, Watson. Konnte er feststellen, wie diese Männer aussahen? Hat er sie sprechen hören? Nein, er war völlig verwirrt. Er weiß nur, dass er plötzlich hochgehoben und genauso wieder fallen gelassen wurde. Wenigstens 2 waren daran beteiligt. Vielleicht auch 3. Und Sie bringen diesen Überfall in Verbindung mit Ihrem Mieter? Also wir wohnen dort schon seit 15 Jahren und so etwas ist noch nie passiert. Ich habe genug von ihm. Geld ist nicht alles. Ich will ihn aus dem Haus haben, noch bevor der Tag zu Ende ist. Warten Sie doch etwas, Mrs. Warren. Übereilen Sie nichts. Ich fange an zu glauben, dass diese Affäre sehr viel bedeutsamer ist, als sie auf den ersten Blick erschien. Jetzt ist klar, dass Ihre Mieter Gefahr droht. Klar ist ebenso, dass Feinde vor ihrer Tür auf der Lauer liegen und ihren Ehemann im nebligen Morgenlicht mit ihm verwechselt haben. Als sie ihren Fehler bemerkten, ließen sie ihn frei. Was sie getan hätten, wenn es kein Fehler gewesen wäre, können wir nur vermuten. In der Tat eine faszinierende Kombination, Holmes. Was soll ich also tun, Mr. Holmes? Ich habe großes Verlangen, mir Ihren Mieter einmal anzuschauen, Mrs. Warren. Anzuschauen? Ich weiß aber nicht, wie man das anstellen soll. Es sei denn, Sie brechen die Tür auf. Ich höre ihn immer erst die Tür aufschließen, wenn ich die Treppe wieder runtergehe, nachdem ich das Tablett abgestellt habe. Er muss ja das Tablett reinholen. Sicher können wir uns verstecken und ihn dabei beobachten. Gäbe es eine Möglichkeit, ihn unentdeckt beobachten zu können, Mrs. Warren? Unentdeckt? Ja, Sir. Gegenüber seiner Tür ist die Abstellkammer. Vielleicht könnte ich einen Spiegel reinstellen. Und wenn Sie hinter der Tür stehen... Ausgezeichnet. Wann ist er denn zu Mittag? Gegen 1, Sir. Gut, dann werden Dr. Watson und ich zu dieser Zeit bei Ihnen vorbeikommen. Einstweilen, auf Wiedersehen, Mrs. Warren. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank, Sir Holmes. Schauen Sie, Watson, hohes rotes Haus mit weißen Steinblenden. Die angegebene Stelle haben wir und wir kennen den Code. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite, an der Villa, hängt ein Schild, Wohnung zu vermieten. Richtig, Watson. Kombiniere, zu dieser leerstehenden Wohnung hat nur der geheimnisvolle Fremde Zugang und von dort einen Einblick in Mrs. Warrens vermietete Wohnung. Unsere Aufgabe müsste leicht zu lösen sein. Es ist gleich 13 Uhr, Holmes. Bedienen Sie die Klingel, Watson. Sogleich, Holmes. Mr. Holmes, ich habe... Bitte, kommen Sie doch rein. Nun, Mrs. Warren, was machen wir jetzt? Ich habe alles vorbereitet. Kommen Sie, aber lassen Sie Ihre Schuhe hier stehen. Meine Gäste machen das alle so. Watson, Schuhe aus und auf leisen Sohlen ins Versteck. Ja, Sir. Es ist ein ausgezeichnetes Versteck, das Mrs. Warren ausgesucht hat. Bloß etwas unbequem. Wir werden es durchstehen, Watson. Eine Abstellkammer ist kein Salon. Sehr richtig. Hören Sie. Und jetzt schauen Sie in den Spiegel. Ich kann Mrs. Warren erkennen. Sie stellt das Tablett vor die Tür. Leise, Watson. Ja. Der Fremde öffnet die Tür. Jetzt. Ja. Aufpassen, Watson. Ja. Mein Gott. Er hat uns angestarrt, als ob er uns entdeckt hätte. Es war eine große Entdeckung. Aber jetzt sollten wir verschwinden. Kommen Sie, Watson. Schleichen wir uns die Treppe hinunter. Ja. Haben Sie sich den Mieter ganz genau angesehen, Watson? Ja. Ganz genau? Holmes, waren Sie auch so überrascht, als sich die Tür öffnete? Meine Vermutung hat sich bestätigt. Es hat einen Austausch der Mieter gegeben. Aber es war eine Frau? Das konnte ich allerdings nicht voraussehen, Watson, dass wir eine Frau vorfinden würden. Noch dazu eine so elegante Dame. Sie hat uns gesehen. Ja, sie sah etwas, was sie beunruhigte. Das ist gewiss. Kombiniere. Vermutlich ein Ehepaar sucht in London Zuflucht vor einer es bedrohenden Gefahr. Das Ausmaß der Gefahr erfordert strengste Vorsichtsmaßnahmen. Der Mann, der hier irgendetwas zu tun hat, möchte die Frau in absoluter Sicherheit wissen, während er abwesend ist. Das ist kein leichtes Problem, aber er hat es auf originelle und wirkungsvolle Art gelöst, dass nicht einmal die Wirtin, die ihr die Mahlzeiten bringt, von ihrer Gegenwart weiß. Aber die Druckbuchstaben, Holmes. Warum Druckbuchstaben? Die in Druckbuchstaben geschriebenen Botschaften sollten sicher verhindern, dass man an ihrer Handschrift ihr Geschlecht erkennen kann. Und der Mann kann nicht in die Nähe der Frau kommen, sonst würde er seine Feinde zu ihr führen. Da er sich nicht direkt mit ihr verständigen kann, nimmt er Zuflucht zur Anzeigenspalte einer Zeitung. Soweit ist alles klar, Watson. Aber, Holmes, was mag die Ursache dafür sein? Watson, wie immer durch und durch praktisch. Was der Grund des Ganzen ist? Mrs. Warrens kleines Problem weitet sich irgendwie aus und gewinnt, je mehr wir uns damit befassen, einen umso unheilvolleren Aspekt. So viel ist sicher. Es handelt sich nicht um eine gewöhnliche Liebeseskapade. Sie haben ja das Gesicht der Frau gesehen, als sie Gefahr spürte und uns entdeckt hatte. Und der Angriff auf den Hauswirt, der galt zweifellos dem Mieter. Ich kombiniere, diese Alarmzeichen und das verzweifelte Bemühen um Geheimhaltung beweisen, dass es bei dieser Sache um Leben und Tod geht. Meinen Sie wirklich, Holmes? Ach, Watson, der Überfall auf Mr. Warren zeigt weiterhin, dass der Feind, wer immer er auch sein mag, selbst keine Ahnung davon hat, dass der männliche Mieter gegen einen weiblichen ausgetauscht wurde. Es ist merkwürdig, Watson. Wollen Sie sich weiterhin damit beschäftigen? Was haben Sie davon, Holmes? Tja, was schon. Es ist der Sache wegen, Watson. Kunst um der Kunst willen. Nehme an, während Ihrer ärztlichen Tätigkeit sind Sie auch des Öfteren auf interessante Fälle gestoßen. Sie haben nicht nur an das Honorar gedacht. Es ging darum, etwas zu lernen. Brav, lieber Freund, brav. Das Lernen hört nimmer auf. Das Leben erteilt unaufhörlich Lektionen. Und die wichtigsten zuletzt. Dies ist ein lehrreicher Fall. Weder Geld noch Ruhm erwarten uns, und doch wünscht man, die Affäre in Ordnung zu bringen. Wenn es dunkel wird, werden wir mit unseren Ermittlungen einen Schritt weiter sein. Aber diesmal brauchen wir unsere Ermittlungen nicht aus Mrs. Warrens unbequemer Abstellkammer zu führen. Ganz recht, Holmes, sie war in der Tat unbequem. Sondern ganz bequem aus Mrs. Warrens Wohnzimmer, wo wir die gegenüberliegende Straßenseite in Augenschein nehmen werden. Schauen Sie mal nach drüben, Wurzchen. Ja. Da ist jemand in dem Zimmer. Ja. Ich kann seinen Schatten sehen. Ja, ja. Da ist er wieder. Oh ja. Er hat eine Kerze in der Hand. Genau. Jetzt sieht er rüber. Er will sich vergewissern, ob jemand nach ihm Ausschau hält. Ja. Da. Jetzt fängt er an, Lichtzeichen zu geben. Ja. Wurzchen, ja. Notieren Sie die Botschaft mit, damit wir eine bessere Kontrolle haben. Ja. Ein einzelnes Flackern. Nein. Das heißt einzelnes Flackern. Das heißt Zählen Sie, Watson! Zählen Sie! Ich zähle ja, Holmes! Und das müsste jetzt ein T bedeuten. T. Notieren Sie, Watson. Ja. Noch ein T. Ja. Bestimmt ist es der Anfang des zweiten Wortes. Ja. Und jetzt der Schluss. E-N-T-A. Enter. Alles? Das kann doch nicht alles gewesen sein, Watson. Attentat. Ergibt keinen Sinn. In drei Wörtern zerlegt. Attentat. Das ist auch nicht viel besser. Nein. Es sei denn, A, T sind die Initialen einer Person. Mhm. Jetzt geht's wieder los. Was ist denn das? Jetzt. A, T, T, E. Was soll das? Ist nochmal die gleiche Botschaft. Das ist merkwürdig, ja. Watson, sehr merkwürdig. Ja, jetzt ist es wieder weg. Da! Wieder A-T! Kombiniere. Er wiederholt es zum dritten Mal. Dreimal Attentat. Wie oft will er das denn noch wiederholen? Jetzt scheint Schluss zu sein. Er hat sich vom Fenster zurückgezogen. Was halten Sie von der Sache, Watson? Eine verschlüsselte Botschaft, Holmes. Und nicht einmal eine sehr ausgefallene Verschlüsselung, Watson. Aber halt, natürlich. Ach, das ist italienisch. Das hätten Sie doch wissen müssen, Watson. Tut mir leid, Sir. Das A am Ende bedeutet, dass eine Frau gemeint ist. Gib Acht, gib Acht, gib Acht. Wie klingt das, Watson? Ich glaube, Sie haben es getroffen, Sir. Ohne Zweifel. Es ist eine sehr dringende Botschaft. Dreimal wiederholt, um es besonders zu betonen. Aber wovor soll man sich in Acht nehmen? Sehen Sie nur, Holmes. Er kommt noch einmal an das Fenster. Mitschreiben, Watson! Ja. Schnell, mitschreiben! Pericolo. Pericolo. Pericolo. Was heißt das, Watson? Gefahr. Ja, bei Gott. Das ist eine Warnung. Ja, was zum Teufel? Es ist plötzlich dunkel. Kombiniere, das letzte war ein Warnschrei und abrupt abgebrochen. Warum? Und von wem? Es ist ernst, Watson. Es ist ernst. Da drüben geht etwas Teuflisches vor. Warum sollte eine derartige Botschaft so abrupt abgebrochen werden? Ich werde Scotland Yard über diese Sache unterrichten. Trotzdem, wir können jetzt unmöglich fort. Die Sache ist zu wichtig. Soll ich die Polizei holen, sagen? Wir müssen uns erst noch genauer informieren. Vielleicht gibt es doch noch eine ganz harmlose Erklärung. Lassen Sie uns selbst hinübergehen, Watson, und nachsehen, ob wir etwas feststellen können. Meinen Sie, Sir? Kommen Sie, Watson! Schauen Sie mal nach oben, Holmes. Dort ist die Silhouette eines Frauenkopfes zu erkennen. Eindeutig die Empfängerin der Botschaft. Ja, Holmes. Mr. Holmes. Na, sowas. Inspektor Gregson, alle Reisen enden immer damit, dass sich die Liebenden wieder treffen. Auch die von Scotland Yard. Was führt Sie hierher? Ich vermute dieselben Gründe wie Sie. Was Sie mit der Angelegenheit zu tun haben, weiß ich allerdings nicht. Verschiedene Fäden, die zum Knäuel gehören. Ich habe gerade die Signale beobachtet. Signale? Ja, dort vor dem Fenster. Signale? Ja, Signale. Sie brachen mittendrin ab. Wir kamen rüber, um den Grund dafür herauszufinden. Aber da Sie ja die Sache fest im Griff haben, brauche ich mich mit dir nicht länger zu befassen. Nun, warten Sie. Ich will Ihnen gegenüber ehrlich sein, Mr. Holmes. Es gab bisher noch keinen Fall, bei dem ich mich nicht stärker gefühlt habe, wenn ich Sie an meiner Seite wusste. Aber. Ja, ja. Diese Wohnungen haben nur einen Ausgang. Er entgeht uns also nicht. In meiner Sicht. Ja, ja, Mr. Holmes. Jetzt haben wir Sie einmal übertrumpft. Sie müssen sich für diesmal geschlagen geben. Mr. Holmes, darf ich Ihnen Mr. Leverton vorstellen von der amerikanischen Agentur Pinkerton? Mr. Leverton. Hallo. Wie denn? Der Held des Höhlenrätsels von Long Island. Sir, ich bin erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich verfolge die Spur meines Lebens, Mr. Holmes. Wenn ich diesen Gorgiano erwische... Was denn? Gorgiano vom Roten Kreis? Er ist auch schon in Europa berühmt. Wir haben ihn in Amerika gründlich kennengelernt. Wir wissen, dass er für etwa 50 Morde verantwortlich ist. Und doch besitzen wir nichts Konkretes, worauf wir ihn festnehmen könnten. Ich habe ihn von New York aus verfolgt und bin ihm in London seit einer Woche auf den Fersen. Ich warte nur darauf, einen Vorwand zu finden, um ihn zu greifen. Inspektor Gregson und ich folgten seiner Fährte bis zu dieser großen Villa. Und hier gibt es nur die eine Tür. Also kann er uns nicht entwischen. Bisher sind nur drei Burschen herausgekommen, aber ich könnte schwören, dass er nicht dabei war. Mr. Holmes spricht von einem Signal. Ich vermute, er weiß wie gewöhnlich eine Menge mehr als wir. Viel mehr auch noch nicht. Außer der Tatsache, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine sehr elegante Dame am Fenster auf eine Botschaft in Form eines optischen Signals wartet und diese Botschaft abrupt abgebrochen wurde. Er hat Wind von uns bekommen. Wieso glauben Sie das? Naja, alles deutet doch darauf hin, nicht wahr? Er ist hier und sendet eine Botschaft an einen seiner Komplizen. Mehrere aus seiner Bande befinden sich in London. Dann plötzlich, wie Sie eben selbst bemerkten, teilt er mit, dass Sie in Gefahr sind und bricht ab. Was könnte das anderes bedeuten, als dass er uns plötzlich vom Fenster aus gesehen hat oder ihm auf irgendeine andere Art klar geworden ist, dass Gefahr droht? Und deshalb sah er sich gezwungen, sofort zu handeln. Was schlagen Sie vor, Mr. Holmes? Dass wir sofort nach oben gehen und selbst nachsehen. Ja, aber wir haben keinen Haftbefehl. Er befindet sich unter verdächtigen Umständen auf einem unbewohnten Grundstück. Und das ist im Augenblick genug. Wenn wir ihn erst einmal haben, wird denen in New York schon ein plausibler Grund einfallen. Ich übernehme die Verantwortung, wenn wir ihn jetzt festnehmen. Mag sein, dass unsere beamteten Detektive grobe Fehler machen, wenn es um Intelligenzfragen geht. Nie aber... wenn Mut erforderlich ist. Inspektor, das könnte für uns alle äußerst gefährlich werden. Wir sollten Verstärkung anfordern. Wir sollten uns noch zurückhalten. Mr. Leverton, die Londoner Gefahren sind das Privileg der Londoner Polizei. Kommen Sie, meine Herren. Finden Sie nicht auch, Inspektor Gregson, dass jemand von uns in dieser Dunkelheit ein Streichholz oder dass Sie Ihre Lampe anzünden sollte? Ja. Das finden Sie doch endlich an! Da. Sehen Sie, Holmes. Bei Gott. Es ist der schwarze Gorgiano. Jemand ist uns zuvorgekommen. Notieren Sie, Watson. Ich notiere, Holmes. Auf dem Fußboden der Körper eines großen Mannes. Körper eines großen Mannes. Im Hals ein Messer. Messer. Neben seiner rechten Hand ein zweischneidiger Dolch. Dolch. Und dicht daneben ein Glacé-Handschuh. Und so weiter und so weiter. Mr. Holmes. Sagen Sie, was machen Sie denn da? Ich gebe Lichtzeichen. Harmlose Lichtzeichen, weiter nichts. Lichtzeichen? So, das wär's. Ah, Gregson, Sie sagten doch, dass drei Leute das Haus verlassen haben, während Sie unten warteten. Haben Sie sich die Leute genauer angeschaut? Ja. War ein Bursche dabei, etwa 30, mit schwarzem Bart, dunkel und mittelgroß? Ja, er war der Letzte, der mir vorbeiging. Das ist unser Mann, vermute ich. Ich kann Ihnen seine Beschreibung geben. Und wir haben auch einen ganz ausgezeichneten Fußabdruck. Das müsste doch für Sie reichen. Viel ist das nicht, Mr. Holmes. Vielleicht nicht. Deshalb hielt ich es für besser, diese Dame zu Hilfe zu rufen. Darf ich bitten, Madam? Sie haben ihn getötet. Oh, Dio mio, Sie haben ihn getötet. Sie haben Gorgiano getötet. Aber Sie sind von der Polizei, nicht wahr? Wir sind von der Polizei, Madam. Aber wo ist Gennaro? Er ist mein Ehemann, Gennaro Luca. Ich bin Emilia Luca und wir beide kommen aus New York. Er hat mich gerufen, von diesem Fenster aus, und ich bin hier rübergerannt, so schnell ich konnte. Ich war es, der Sie gerufen hat. Sie? Aber wie konnten Sie das? Ihr Geheimcode war nicht schwierig, Madam. Und Ihre Anwesenheit hier wünschenswert. Ich wusste, dass ich nur Jenny signalisieren musste, damit Sie kommen. Ich weiß nicht, wie Sie das alles wissen konnten. Giuseppe Gorgiano, wie konnte er... Ach, jetzt verstehe ich. Gennaro mio, mein großartiger Gennaro, der mich vor allem Unglück bewahrt hat, er war es. Er hat das Ungeheuer getötet. Oh, Gennaro, du bist wundervoll. Nun, Miss Luca, mir ist zwar noch nicht ganz klar, wer oder was Sie sind. Aber Sie haben uns genug gesagt, dass wir Sie beim Yard vernehmen müssen. Einen Augenblick, Gregson. Ich nehme doch an, dass diese Dame genauso interessiert sein dürfte, uns Informationen zu geben, wie wir sie zu erhalten. Sie verstehen, Madam, dass man Ihren Ehegatten einsperren und verurteilen wird für den Mord an diesem Mann, der hier im Zimmer liegt. Was Sie sagen, kann als Beweis verwendet werden. Doch wenn Sie glauben, dass er aus Motiven gehandelt hat, die nicht kriminell sind und von denen er möchte, dass sie bekannt werden, dann können Sie ihm keinen besseren Dienst erweisen, als uns die ganze Geschichte zu erzählen. Jetzt, da Gorgiano tot ist, fürchten wir nichts mehr. Er war ein Teufel, ein Ungeheuer. Und es kann auf der ganzen großen Welt keinen Richter geben, der meinen Mann dafür bestraft, dass er ihn getötet hat. Ich wurde in Posillipo in der Nähe von Neapel geboren. Ich bin die Tochter von Augusto Barelli, dem obersten Notar und ehemaligen Abgeordneten jener Gegend. Gennaro war ein Angestellter meines Vaters und ich verliebte mich in ihn, wie das jede Frau tat, die ihn sah. Er hatte weder Geld noch eine Position. Entschuldigen Sie, Madame. Sie haben doch nichts dagegen einzuwenden, dass mein Mitarbeiter Watson Ihre interessanten und wichtigen Ausführungen mitschreibt. Gregson, würden Sie bitte die Lampe in die Nähe von Mr. Watson platzieren? Bitte, Madame, wenn wir Sie weiter bemühen dürften. Sie hatten Ihre Ausführungen beendet, dass Mr. Gennaro weder Geld noch eine Position hatte. Ja, nichts weiter als seine Schönheit, Stärke und Energie. Mein Vater hatte etwas gegen unsere Verlobung. Wir flohen, heirateten in Bari und verkauften meine Juwelen, um Geld zu bekommen, mit dessen Hilfe wir nach Amerika gehen konnten. Das war vor 4 Jahren und seitdem haben wir in New York gelebt. Verstehen Sie? Das Schicksal war uns anfangs gut gesonnen. Gennaro konnte einem alten italienischen Gentleman einen Dienst erweisen. Er bewahrte ihn vor ein paar Raufbolden in der Gegend von Bowery und gewann dadurch einen einflussreichen Freund. Dieser hieß Tito Castalotte und war Teilhaber der großen Firma Castalotte und Samba, des größten Obstimporteurs von New York. Signore Zamba ist invalide und unser neuer Freund hatte praktisch die ganze Firma unter sich, in der mehr als 300 Leute beschäftigt sind. Er stellte meinen Mann ein, machte ihn zum Abteilungsleiter und zeigte ihm auf jede erdenkliche Art seinen guten Willen. Signore Castellotte lebte als Junggeselle. Ich glaube, dass Gennaro so etwas wie ein Sohn für ihn war. Und sowohl mein Mann als auch ich liebten ihn wie einen Vater. Wir hatten ein kleines Haus in Brooklyn gemietet, es eingerichtet. Und unsere Zukunft schien sicher, bis... Tja. Eines Abends, als Gennaro von der Arbeit heimkehrte, brachte er einen Landsmann mit. Sein Name war Gorgiano und er kam auch aus Posillipo. Er war ein Mann von gewaltigem Wuchs. Tja, wie Sie ja feststellen können. Alles an ihm wirkte unförmig, furchteinflößend. Seine Stimme dröhnte wie Donner. Seine Gedanken, seine Gefühle, seine Leidenschaften, alles wirkte übertrieben und monströs. Er sprach, oder nein, er brüllte in einer derartigen Lautstärke, dass andere nur da sitzen und vollkommen eingeschüchtert stumm zuhören konnten. Er hatte uns ganz in seiner Gewalt. Er war ein furchtbarer und außergewöhnlicher Mensch. Ich danke Gott, dass er tot ist. Madame, wenn ich Sie bitten dürfte, weiter zu erzählen. Ja, er kam immer wieder. Und ich merkte, dass Gennaro auch in seiner Gegenwart nicht glücklicher war als ich. In seinen ungestümen und glücklosen Tagen in Neapel, als die ganze Welt gegen ihn zu sein schien und er wegen der Ungerechtigkeiten des Lebens keinen Ausweg mehr fand, war mein armer Gennaro einem neapolitanischen Bund beigetreten, dem Roten Kreis, der mit den Carbonari verbunden gewesen war. Die Eide und Geheimnisse dieser Bruderschaft waren schrecklich. Aber wenn man einmal dazugehörte, gab es kein Entrinnen mehr. All das erzählte mir Gennaro und zeigte mir eine Vorladung, die er am selben Tag erhalten hatte. Auf den Kopf der Einladung war ein roter Kreis gezeichnet. Man teilte Gennaro mit, dass zu einem gewissen Zeitpunkt eine Beratung stattfinden würde, bei der seine Anwesenheit erforderlich sei. Das war schlimm genug. Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Schon seit einiger Zeit hatte ich bemerkt, dass wann immer Gorgiano uns abends besuchte, und das regelmäßig, er mehr zu mir sprach. Auch wenn seine Worte an meinen Mann gerichtet waren, blickte er doch stets mich mit seinen entsetzlichen und durchdringenden Augen an. Und eines Abends enthüllte er mir sein Geheimnis. Ich hatte in ihm das geweckt, was er als Liebe bezeichnete. Gennaro war noch nicht zu Hause. Energisch umfing er mich mit seinen mächtigen Armen, drückte mich an sich wie ein Bär, bedeckte mich mit Küssen und beschwor mich, mit ihm fortzugehen. Ich wehrte mich und schrie, als Gennaro endlich eintrat und sich auf ihn stürzte. Gorgiano schlug Gennaro bewusstlos und floh aus dem Haus, das er nie wieder betreten sollte. In jener Nacht hatten wir uns einen Todfeind gemacht. Ein paar Tage später war ja die Versammlung. Mit einem Gesicht, das mir verriet, dass etwas Schreckliches geschehen war, kam Gennaro nach Hause und erzählte mir Folgendes. Die Gelder dieses Geheimbundes trieb man auf, indem man reiche Italiener erpresste und sie bedrohte, wenn sie wagten, das Geld zu verweigern. So hatte man auch unseren Freund und Wohltäter Castellotte erpresst. Er hatte sich offenbar geweigert, den Drohungen nachzugeben und die Drohbriefe obendrein der Polizei übergeben. Nun wollte man an ihm ein Exempel statuieren, um andere Opfer davon abzuhalten, die geforderten Gelder zu verweigern. Auf jener Versammlung wurde beschlossen, dass er und sein Haus mit Dynamit in die Luft gejagt werden sollten. Das Los hatte zu entscheiden, wer die grauenhafte Tat ausführen sollte. Und Gennaro sah in dem Moment, als er die Hand in den Lostopf steckte, in das grausame Gesicht unseres Feindes, das ihn höhnisch angrinste. Zweifellos war auf irgendeine Art vorher manipuliert worden, denn das verhängnisvolle Los mit dem roten Kreis darauf, der Auftrag für den Mord, lag in Gennaros Hand. Er sollte seinen besten Freund töten, oder er würde sich und mich der Rache seiner Kumpane aussetzen. Es gehörte zu ihrem teuflischen System, nicht nur diejenigen zu bestrafen, die sie fürchteten oder hassten, sondern auch deren Angehörige. Und diese entsetzliche Drohung lastete nun auf meinem armen Gennaro und brachte ihn fast um den Verstand. Die ganze Nacht saßen wir eng umschlungen zusammen und sprachen einander Zuversicht zu für das, was vor uns lag, und suchten nach einem Ausweg. Der Anschlag war ja schon für den nächsten Abend festgesetzt worden. Jedoch am Mittag des nächsten Tages befanden sich mein Mann und ich auf dem Weg nach London. Aber nicht ohne unserem Wohltäter vorher eine dringende Warnung vor der Gefahr, in der er schwebte, zukommen zu lassen. Auch die Polizei hatten wir informiert, damit sie sein Leben künftig schützen sollte. Tja, den Rest, meine Herren, kennen Sie selbst. Wir waren sicher, dass unsere Feinde uns wie Schatten folgen würden. Giorgiano hatte seine ganz persönlichen Gründe für Rache, doch auf alle Fälle wussten wir, wie unbarmherzig, schlau und unermüdlich er sein konnte. Amerika und Italien sind voll mit Geschichten seiner schrecklichen Untaten. Mein Gennaro nutzte die wenigen Tage Vorsprung, um für mich ein Versteck zu suchen, das so beschaffen sein musste, dass ich jeder möglichen Gefahr entgehen konnte. Er selbst wollte freie Hand haben, um mit der amerikanischen und der italienischen Polizei in Verbindung bleiben zu können. Ich weiß selbst nicht, wo oder wie er lebte. Das Nötigste erfuhr ich durch den Anzeigenteil der Zeitung, aber als ich einmal aus meinem Fenster schaute, sah ich zwei Italiener, die das Haus beobachteten, und wusste daher, dass Gorgiano auf irgendeine Weise unseren Zufluchtsort gefunden hatte. Schließlich teilte mir Gennaro durch die Zeitung mit, dass er mir von einem bestimmten Fenster aus ein Zeichen geben würde, aber als er das tat, waren es Warnungen, die plötzlich abbrachen. Da wusste ich, dass Gorgiano ihm dicht auf den Fersen war, aber Gott sei Dank, er hatte sich darauf vorbereitet. Doch jetzt, meine Herren, frage ich Sie, ob wir noch irgendetwas zu fürchten haben vor dem Gesetz oder ob irgendein Richter auf der Welt meinen Gennaro für das, was er getan hat, bestrafen könnte? Nun, Inspektor Gregson, ich kenne Ihren englischen Standpunkt nicht, aber ich nehme an, dass der Gatte dieser Dame in New York allgemeinen Dank erhält. Sie wird mit mir zum Chef kommen müssen. Wenn das, was sie sagt, endgültig bewiesen werden kann, glaube ich nicht, dass Sie oder Ihr Mann viel zu befürchten haben. Aber woraus ich nicht klug werde, Mr. Holmes, wie zum Teufel kamen Sie hinter die Sache? Bildung, Gregson. Nichts als Bildung. Man vervollkommnet eben seine Erfahrungen auf der alten Universität des Lebens. Machen Sie, Watson. Sie können Ihrer Sammlung ein weiteres Kapitel menschlicher Tragödien hinzufügen. Das kann man sagen, Holmes. Nebenbei bemerkt, es ist noch nicht ganz 8 Uhr. Und in Covent Garden gibt es heute eine Wagner-Oper. Wenn wir uns beeilen, können wir rechtzeitig zum zweiten Akt dort sein. Gehen wir. Meine Herren, wir empfehlen uns Ihnen, Mr. Leviton, eine glückliche Heimreise. Madam, Ihnen und Ihrem Gatten wünsche ich bei einem nächsten Aufenthalt in London ruhigere Tage. Kommen Sie, Watson. Die Vorstellung hat schon angefangen. Das Abenteuer mit dem Roten Kreis von Arthur Conan Doyle. Sie hörten Wolfgang Stendar als Sherlock Holmes, Edzard Wüstendörfer als Dr. Watson, sowie Karin Mommsen, Ottmar Kessler, Kurt Sternig und Regine Weingart. Musik Hannes Zerbe, Regie Peter Gröger. Eine Produktion des österreichischen Rundfunks Studio Vorarlberg aus dem Jahr 1992.